Kindle and the Beautiful. Good morning. Und wieder einen schönen guten Morgen. So, let us look at the incredible and beautiful verse 14. Schauen wir uns also den einzigartigen und schönen Vers 14 an. Someone living on an entirely human level rejects the revelations of God's Spirit. Jemand, der auf einer rein menschlichen Ebene lebt, lehnt die Offenbarungen des Geistes Gottes ab. For they make no sense to him. Denn sie machen für ihn keinen Sinn. Look. Schau mal. Why do we so often waste our precious time and energy to try to convince people of things that make no sense to them? Warum verschwenden wir so oft unsere kostbare Zeit und Energie mit dem Versuch, Menschen von etwas zu überzeugen, das für sie keinen Sinn macht? Do you know, I used to be an expert in that. Früher war ich ein Experte darin. When I was young, maybe in my late teenage year, I was a master debater. Als ich jung war, vielleicht in meinen späten Teenagerjahren, war ich ein Meister im Debattieren. Oh, I tell you, I was able to debate and debate and debate and win almost every theological argument. Oh, ich sage dir, ich konnte debattieren und debattieren und debattieren und gewann fast jede theologische Diskussion. I was very studious. Ich war sehr fleißig. And I also had the amazing privilege to be mentored by some of the great theological minds. Außerdem hatte ich das wunderbare Privileg, von einigen der größten theologischen Köpfe betreut zu werden. But one day the Holy Spirit or Jesus, whoever it was, really woke me up. Doch eines Tages weckte mich der Heilige Geist oder Jesus, wer auch immer es war, wirklich auf. And he made it very clear to me that that is very wrong. Er machte mir klar, dass das völlig falsch ist. And then I remember I made a decision for which I was criticized many times. Ich erinnere mich, dass ich eine Entscheidung getroffen habe, für die ich viele Male kritisiert wurde. And I understand, you know, I understand that people criticized me. Und ich kann nachvollziehen, dass die Leute mich kritisierten. Basically, I made this decision. Im Wesentlichen habe ich folgende Entscheidung getroffen. People who are living on a human level, Menschen, die sich auf der menschlichen Ebene bewegen, and want to have a human explanation of things that I've come to understand by revelation, und eine menschliche Erklärung für Dinge haben wollen, die ich durch Offenbarung verstanden habe, the things that I've come to understand make no sense to them. Dinge, die ich verstanden habe, ergeben für sie keinen Sinn. So I've decided never to discuss it with these people. Daher habe ich beschlossen, nie mit diesen Leuten darüber zu diskutieren. Now some people criticized me, says, this is, you are a coward. Nun kritisierten mich einige Leute und sagten, ach, du bist ein Feigling. You're running afraid from you're afraid of debates. Du rennst weg, du hast Angst vor Debatten. You're afraid of losing an argument. Du hast Angst, eine Diskussion zu verlieren. Look. Schau. How many people tried to discuss the new covenant with me? Wie viele Leute haben versucht, mit mir über den neuen Bund zu diskutieren? I'm trying to explain something to you here. Ich versuche hier dir etwas zu erklären. Now, if you are living on a human level, you will never be able to grasp the new covenant. Wenn du auf menschlicher Ebene lebst, wirst du den neuen Bund nie begreifen können. Because it's a revelation of God's Spirit that will make no sense to the natural mind. Denn er ist eine Offenbarung durch Gottes Geist, die für den natürlichen Verstand keinen Sinn macht. Think about this. Denk darüber nach. Jesus becomes human. Jesus wird Mensch. The Son of God. Der Sohn Gottes. Then he dies on a cross. Und stirbt am Kreuz. He goes to heaven with his blood. Er geht mit seinem Blut in den Himmel. And in heaven he makes a covenant with God the Father. Und macht im Himmel einen Bund mit Gott dem Vater. And then he says, if you believe, you can come into that covenant. Dann sagt er, wenn du glaubst, kannst du in diesen Bund eintreten. You can become one with me. Du kannst eins mit mir werden. And you are eternally fine. Und es geht dir ewig gut. Even if you sin. Auch wenn du sündigst. How does it make sense? Was macht das für einen Sinn? It makes zero sense to anybody who lives on a human level. Für jeden, der auf menschlicher Ebene lebt, macht es keinen Sinn. So this is why we have to understand. Deshalb müssen wir verstehen, if you have a revelation that the Holy Spirit has given you, wenn du eine Offenbarung hast, die dir der Heilige Geist gegeben hat, don't be offended if people who live naturally human don't understand it. Sei nicht beleidigt, wenn Menschen, die auf natürlicher menschlicher Ebene leben, diese Offenbarung nicht verstehen. It will not make sense to them. Es wird für sie keinen Sinn machen. Not only don't be offended, don't try to convince natural-minded people of spiritual things. Sei nicht nur nicht beleidigt, sondern versuche auch nicht, Menschen mit einem Lebensstil im Natürlichen von geistlichen Dingen zu überzeugen. Do you know? Weißt du? I personally believe. Ich persönlich glaube, that if we do that, we are doing what Jesus said, casting pearls before the swine. Wenn wir so handeln, tun wir genau das, wovon Jesus sprach, Perlen vor die Säue werfen. Why should we do that? Warum sollten wir so etwas tun? So I love to share, you know, the things that are given to us by revelation. Ich liebe es, Dinge weiterzugeben, die durch Offenbarung gegeben wurden. I enjoy that. Ich freue mich darüber. You know, I think one of my favorite people in the whole world to share these things with is Daniel. Ich glaube, einer meiner liebsten Menschen auf der ganzen Welt, mit dem ich diese Dinge teile, ist Daniel. We have to sometimes tell ourselves we have to work. Manchmal müssen wir uns daran erinnern, dass wir arbeiten sollen. Because he's got a heart that's hungry, he wants to learn, he wants to be more like Jesus. Er hat ein hungriges Herz, er will lernen, er will Jesus ähnlicher werden. So remember this. Denke daran. The things of revelation cannot make sense to people who walk in the natural human life. Offenbarungen machen für Menschen, die im natürlichen Leben keinen Sinn. Look, Paul makes it even a little bit stronger. Schau, Paulus macht es sogar noch etwas deutlicher. First he says they make no sense. Zuerst sagt er, sie machen keinen Sinn. Then he says he can't understand the revelations of the Spirit. Dann sagt er, er kann die Offenbarungen des Geistes nicht verstehen. Because they are only discovered by the illumination of the Spirit. Weil sie nur durch die Erleuchtung des Geistes entdeckt werden. So here we see two things. Hier sehen wir also zwei Dinge. First of all, if you walk in the natural, you cannot understand the revelations. Erstens, wenn du im natürlichen wandelst, kannst du die Offenbarungen nicht verstehen. Secondly, you need to have a constantly hungry heart to have more illumination of the Spirit. Zweitens, du musst ein permanent hungriges Herz haben, um mehr Erleuchtung durch den Geist zu bekommen. Do you know, I think this is what makes my Christian life so exciting. Ich glaube, das ist es, was mein Leben als Christ so aufregend macht. Sometimes I get so excited about so many revelations I've had from Jesus, and then I realize there is so much more. Manchmal bin ich so aufgeregt über die vielen Offenbarungen, die ich von Jesus bekommen habe, und dann erkenne ich, es gibt noch so viel mehr. It's like the more you discover, the more there is to discover. Es ist so, je mehr du entdeckst, desto mehr gibt es zu entdecken. But be careful. Aber sei vorsichtig. Don't walk in the natural. Geh nicht im Natürlichen. Do you remember what Paul said to the Galatians? Erinnerst du dich, was Paulus zu den Galaten sagte? You foolish Galatians. Ihr törichten Galater. You started in the spirit, now will you continue in the flesh or in the natural, we could say? Ihr habt im Geist angefangen, warum solltet ihr im Fleisch oder sagen wir im Natürlichen weitermachen? Don't think that because today you walk in the revelation of the spirit, that means tomorrow you will also. Denk nicht, dass nur weil du heute in der Offenbarung des Geistes wandelst, dies bedeutet, dass du auch morgen so leben wirst. We can slip from the spirit into the natural. Wir können vom Geistlichen ins Natürliche abgleiten. So let's pursue this life of constant illumination of the spirit. Lass uns also nach diesem Leben der ständigen Erleuchtung durch den Geist streben. And let's walk together with those people who have the same desire. Und mit den Menschen zusammengehen, die das gleiche Verlangen haben. And those who walk in the natural, we will love them. Wir werden diejenigen, die im natürlichen wandeln, lieben. But we're not trying to get them to believe what we believe because they can't. Doch, wir versuchen nicht, sie dazu zu bringen, das zu glauben, was wir glauben, denn das können sie nicht. I will see you tomorrow. Dann bis morgen.